Die Vogelscheuche oder der lederne Adonis aus dem Erbsenfeld. Eine Funkbearbeitung der Erzählung Die Vogelscheuche von Ludwig Tieck. Es ist lange her und war eine Viertelstunde von dem kleinen Städtchen irgendwo, da sich in den Nachmittagsstunden einige gute Freunde des Bürgermeisters Heinzemann zu versammeln pflegten, der gern im Kreise seiner Vertrauten in astrologischen Erörterungen aller seiner Geschäfte und Obliegenheiten vergaß. Heute war Gastwirt Peterling, sein Nachbar und Schwager, hinausgekommen. Und man erwartete noch einen dritten Freund, Senator Ambrosius, welcher endlich von seiner großen künstlerischen Erfindung berichten konnte. Jetzt müsst ihr mich besuchen, meine Freunde. Ich sehe, wie mein Beispiel mit jedem Monat mehr auf meine Mitbürger wirkt. Denn darin, meine verehrten Freunde, verfehlt ihr es, dass ihr euch zu sehr von der Welt zurückzieht, dass ihr euch isoliert und zu wenig den Künsten und den Grazien huldigt. Eure wissenschaftlichen Bestrebungen sind zu achten, aber sie fördern höchstens nur euch, nicht eure Zeit. Sie wollen gar nicht einmal in diese einwirken. Und doch ist das die echte Aufgabe unseres Lebens, an der Bewegung der Mitwelt teilzunehmen und sie zu befördern. Wenn du dich der Kunst widmest, Freund Ambrosius, wirst du nur oberflächliche, leicht erlöschende Wirkungen hervorbringen. Wenn sie nicht ins Leben tritt, freilich. Sie muss sich aber nicht isolieren und von der Wirklichkeit zurückziehen. Ja, in Ansehung der Wissenschaften ist es wohl gut, wenn sie nicht zu gemein und populär werden. Aber in Ansehung der Künste scheint es mir wirklich besser, wenn sie sich den Menschen und der Zeit familiarisieren. Das Unansehnliche muss einen liebreizen Anstrich erhalten. Es ist ja bekannt, wie die Griechen allenthalben Statuen aufrichteten. Oft schon sprach ich mit meinen Mitbürgern. Ist es nicht eine Schande, sagte ich zu ihnen, dass ihr diese abscheulichen Lumpen, diese garstigen Fetzen, die so schauerlich im Winde wehen, in eure Felder zum Skandal gebildeter Vorüberreisender hinstellt? Diese Gebilde, Vogelscheuchen, Gescheuche oder Gescheche, wie sie der gemeine Mann nennt, machen unserem Nationalgeschmack die allergrößte Schande. Sie verscheuchen weit mehr Bildung, Sitte und Kunst als jene Sperlinge und Krähen, gegen welche sie aufgerichtet sind. Den unzüchtigen Priapos der Alten, den Gott der Fruchtbarkeit, der in erregender Nacktheit als Vogelscheuche auf ihren Feldern stand, will ich nicht empfehlen, denn in mancher Rücksicht waren jene trefflichen Zeiten zu rücksichtslos und schlugen der Moral und dem feinen Gefühl wie oft ein Schnippchen. Dass aber der Schutz unserer Felder, die Anstalt, Vögel vom Saatfelde aus den Schoten und Bohnen und anderen Früchten wegzuscheuchen, eine herrliche, beneidenswürdige Veranlassung ist, der echten deutschen Kunst Raum und Bahn zu verschaffen, fällt zu sehr in die Augen, um es noch beweisen zu dürfen. Also Figuren für diese Gärten, lasst uns ersinnen, strenge jeder seine Fantasie an. Es brauchen diese Scheuchen nicht alle denselben Charakter auszudrücken. Der eine kann neue Helden, die etwa das Vaterland befreit haben, dazu nehmen. Der andere berühmte Schriftsteller, welche die Dunkelheit des Aberglaubens verjagten. Männer, die den Feldbau verbesserten und den Mangel zu steuern suchten, oder Pädagogen, die selbst mit der Rute in der Hand figurieren dürften. Wie gesagt, der Kreis ist unendlich. Nur Hand muss angelegt werden. Nun, den ganzen Winter arbeitete ich im Stillen und mit dem ersten Ostertage führte ich nun mein vollendetes Kunstwerk auf mein Gartengrundstück hinaus. Und? Welchen Effekt machte es? Ungeheuren. Die Senatoren belobten mich. Fremde Künstler zeichneten den freundlichen Gartenunhold. Und wie sieht er aus, der Kerl? Ich will ihn euch beschreiben. Ich habe ihn höchst kunstreich aus gebranntem Leder formiert, denn er muss seiner Bestimmung nach Wind und Wetter ertragen können. Sein Angesicht selbst ist braun, nur mit wenigem Rot tingiert, die Miene und der Ausdruck imposant. Denn wenn er auch liebenswürdig sein darf, so soll er doch das unnütze Gesindel erschrecken. Darum habe ich auch seine Stirn mit starken, fast buschigen, schwarzen Augenbrauen bezogen. Die Augen selbst sind beweglich. Schwarze Korallen auf weißem Grund vom Perlenmutter. Wenn bei starkem Wind nun der Kopf gedreht wird, so funkeln und blitzen die Augen wie zornig. Die Kleider sind auch Leder, der Rock grün, fast wie ein Altdeutscher, aber im vergoldeten Gürtel trägt er einen Hirschfänger. An den Beinen hat er Gamaschen mit vergoldeten Knöpfen. Auf den Schuhen Schnallen, Arme, Beine, alles gebranntes Leder, unverwüstlich. Es ist eine Lust, es anzusehen, wenn der Wind die schöne, graziöse Gestalt in Bewegung setzt und wie das unnütze Geflügel, welches unsere Pflanzungen verheert, ebenso viel Schauder und Angst vor dieser Figur empfindet, als sie dem gebildeten Menschenauge Entzücken erregt. So bist du also glücklich. Lasst euch von meiner Tochter Ophelia alle Schönheiten meines Gebildes auseinandersetzen. Darin bin ich recht glücklich, dass das Kind so ganz in meine Ideen eingeht. Sie schwärmt nur von diesem Adonis. Schon früh am Morgen wandelt sie hinaus, um sich an seiner Schönheit zu begeistern. Und oft findet sie der sinkende Abend noch auf dem Felde. Man kann sagen, sie lebt nur mit und in diesem Kunstwerk. Und das irdische Treiben ist ihr fremd geworden. Aber wie denn? Ihr verlangt doch, Freunde, dass wir uns von den leeren Idealen entfernen und alles, was Gedanke und Begeisterung will, in das wirkliche Leben einfließen und wirken soll. Wenn ihr nun die eigene Tochter zur Schwärmerin erzieht, dann kommen wir wieder an den alten Fleck. Oh, ihr Ungeduldigen, ist es denn nicht ein großer und ewiger Unterschied, den die Natur in die Bestimmung des Weibes gelegt hat? Ihr ganzes Wesen ist in Liebe aufgegangen und sie kennt keine weltlichen Bedürfnisse. Dies chaotische Sprechen war wirklich eine erquickliche Stunde. Am folgenden Morgen reist Ambrosius wieder ab. Nicht ohne den Freunden vorher das Versprechen abgenommen zu haben, ihn zu besuchen und sein vogelscheuchendes Kunstwerk zu bewundern. Aber noch ehe Heinzemann und Peterling ihr Versprechen erfüllen konnten, erhielten sie von Ambrosius folgenden Brief. Geliebte, einzige Freunde, mitfühlende Brüder, ich bin höchst unglücklich. Gleich wie ich hier ankam, hat mich der größte Schreck ergriffen, die furchtbarste Trauer, welcher mein Gemüt und alle meine Seelenfähigkeiten erliegen. Alles ist für mich vorüber, alle Aussicht verschlossen, alle Hoffnung auf immer Tod. Wir leben in einem Jahrhundert, in welchem nichts gedeihen soll. Eilt in meine Arme, vielleicht wird mir am Busen wahrer Freunde einiger Trost, euer tiefgebeugter Ambrosius. Auf diesen Notschrei hin eilten die Freunde an den Busen des Freundes. Die kunstreiche Vogelscheuche, so erfuhren sie dort, sei aus ihrem Erbsenbeet entflohen. In das stille Städtchen nirgendwo, unweit von irgendwo indes, war Unruhe eingezogen, seit sich dort ein gewisser Herr von Ledebrinna ansässig gemacht hatte und seine Talente in allen Zweigen des Wissens und Schaffens kundtat. In die Gesellschaft des Städtleins führte er sich ein mit einer Variation zu Goethes Lied »Wenn die Reben wieder blühen«. »Wenn die Reben wieder glühen, rühret sich der Wein im Fasse, wenn die Erbsen wieder blühen, weiß ich nicht, wie mir geschieht.« Ah, wunderbar. Sie haben uns da einen neuen Text gegeben, Herr von Ledebrinner. Aber ich gestehe, ich begreife die Notwendigkeit der Variante nicht. Es sollte mir leid tun, wenn ich mir dadurch Ihr Missfallen zugezogen hätte. Ich meine aber, dass alles das, was nicht nutzt und keinen reellen Wert neben der sogenannten Schönheit besitzt, keinen Reiz haben kann. Ich hätte vielleicht Schoten statt Erbsen singen sollen, weil das letztere Wort einen etwas härteren Klang hat. Aber blühen denn nicht Erbsen und Bohnen auch schön in unseren Feldern? Die Blumen an sich, die weiter nichts als solche sind, kann ich niemals achten. Ich betrachte sie sogar mit Widerwillen. Diese schändliche Aristokratie der vornehm geachteten Blumen habe ich immer gehasst. Und mein Streben wird dahin gehen, so viel es meine Kräfte erlauben, diesen Aberglauben zu stürzen. Rose und Lilie, Veilchen und Vergissmeinnicht sind in der ganzen Welt sprichwörtlich geworden. Sie genießen nicht nur eines europäischen, sondern selbst eines Allerweltsrufs. Und wodurch haben Sie diesen Vorzug verdient? Herr Magister Ubique. Wie man es nimmt. Es kann sich eine neue Lehre, eine geniale Ansicht nicht gleich und schnell allgemeinen Beifall schaffen. Hat man sich gewissermaßen einer Blumenapotheose eine lange Zeit hindurch hingegeben, so kann auch wohl die Blüte, besonders der Fruchtbäume, Äpfel, Birnen, Kirschen, Orangen, in Zukunft mehr in den Gedichten Platz nehmen, verbunden mit den nicht so vornehmen Geschwistern der Linse, Bohne, Wicke, des Flachses und des Kürbisses. Wahrlich, Herr von Ledebrinner, höchst verehrtester Freund, Sie haben uns da ein ebenso originelles als großartiges Gedicht mitgeteilt. Es erinnert an die schönsten Zeiten unserer Poesie. Dieser wahrhaft lyrische Schwung erinnert uns an Goethes schönste Jugendperiode. Reden Sie mir von Goethe nicht. Ich verbitte es mir, mit diesem Weichling in irgendeine Parallele gestellt zu werden. Ich denke, über diese Epoche sind wir hinaus, wo dies Gewinsel, dieses fade Schmeicheln der Weiber, diese glatte Sprache, die ein Nichts zu glätten strebt, wo der süßtönende Unglaube alle Gemüter beherrscht. Geht unser verehrtester Herr von Ledebrinner hierin vielleicht auch ein klein wenig zu weit. Vielleicht um die Breite eines Nagelabschnitzels. So ist auch in dieser, dass ich nicht sage, Übertreibung, in diesem fast unsichtbaren Minimum des zu viel, der Ausdruck seines großen Charakters und die ganze Fülle seiner edlen Gesinnung, so dass man wohl den Skrupel eines Skrupels haben und eine halbe Sekunde stutzen, ihm aber nicht Unrecht geben kann. Die Gesellschaft von nirgendwo war erstaunt, erschrocken, von wundersamer Ergriffenheit gelähmt. Nur der Apotheker Dümpfeloy wagte nach Ledebrinners Vortrag und Ubiquis gewähltem Lob noch Gedanken. Kann denn das wirklich Ihr Ernst sein, was wir heute hier von Ihnen haben hören müssen? Unbedingt gaben Sie dem sonderbaren Fremden, dem Ledebrinner, in allem Recht und lobten so ganz uneingeschränkt sein abgeschmacktes Gedicht. Ein verständiger, witziger Mann wie Sie muss ja doch wohl sogleich bemerkt haben, dass alles nur Ironie war. Nun, Herr Ubique, dann habe ich mich wohl in dem trefflichen Ledebrinner geirrt. wenn ich schon damals behauptete, es stecke etwas Großes in ihm? Eisig scharfsinniger. Wie könnte Ihrem Blicke ein so großes, unzweideutiges Talent entgehen? Herrlich entwickelt er sich, dieser poetische Genius. Wie können Sie, als ein denkender Gelehrter, all den Unsinn gutheißen, den dieser braune Mensch heute ausgekramt hat? Ein eigentlicher Gelehrter wie ich, der mit der ganzen kultivierten Welt in Verbindung steht, hat unendlich viele Rücksichten zu nehmen. Es geschieht mehr, um diesen angehenden Schriftsteller aufzumuntern, als dass mein Lob eigentlich ein kritisch begründetes sei. Dazu kommt, dass ich gerne lobe. Ja, ich halte es sogar für mein größtes Talent. Und da ich auch mich gerne loben höre, so wäscht denn eine Hand die andere, wie man zu sagen pflegt. Nun klingt mein Lob oft für den Kenner ironisch, wenn ich es auch ursprünglich nicht so gemeint habe, teils durch eine gewisse Übertreibung, in welche ich leicht verfalle, teils, weil ich leider die Gabe besitze, dass mir jetzt etwas tadelnswert und im nächsten Moment preiswürdig erscheint, so bin ich denn Satirikus und doch ehrlich, ein Schalk, ohne mein Gewissen zu verletzen und ein enthusiastischer Lobredner, ohne mir eigentlich viel dabei zu denken. Denn meine Bildung ist eine so eigentümliche, dass es mir nicht schwer wird, über alle Gegenstände in der Welt etwas Erhebliches zu sagen. In der Sprache selbst stehen mir einige Kunststücke zu Gebote, welche es mir sehr erleichtern. Denn wenn man seine Perioden zu stellen weiß, so kann man zugleich sprechen und schweigen, behaupten und widerrufen. Die sehr unterschiedlichen, doch exzellenten Begabungen des Herrn von Ledebrenna und des Magisters Ubique ließen es niemanden verwundern, dass Ledebrenna beim Besuch des Fürsten in Nirgendwo gegen dessen immerwährende Langeweile auf den gloriosen Gedanken verfiel, eine Kunstausstellung zu veranstalten. Und der vielseitig gelehrte Ubique ihn wortreich führte. Alle Schilder der Gewerke und öffentlichen Gasthäuser hatte der sinnige Ledebrenna den Eigentümern abgeborgt, um schnell und mit wenig Unkosten für den hohen Durchreisenden eine Galerie zu formieren, die von der Bildung des Städtchens Zeugnis ablegen möchte. Das erste Bild war das unbedeutendste. Das Schild eines Bäckerladens, uralt und schwarz, eine Brezel von zwei Löwen angefasst. In ungewisser Stellung, ob sie das verschlungene Backwerk halten oder zerreißen wollten. Magister Ubique eröffnete die Ausstellung. Dieses Bildwerk ist ohne Zweifel eines der ältesten, welches unsere Stadt besitzt. Es erinnert an die Zeit des Giotto oder Cimabue. Ja, wenn es auch nicht aus diesem Jahrhundert herrühren sollte, woran ich selbst mit Recht zweifle, so ist es doch in Kolorit und Zeichnung dem Altertum angemessen. Ja. Ja, in Ansehung der einfachen Darstellung, der versteiften Symmetrie und der tiefsinnigen und mystischen Symbolik prägt es den Charakter der allerältesten Kunstperiode aus. Ja. Wir sehen, den Mittelpunkt des Gemäldes macht das Backwerk, welches wir im gemeinen Leben eine Brezel nennen. Ja, scheinbar ein geringfügiger Gegenstand. Den aber der sinnige alte Künstler, welcher seinen Dante gewiss studiert und begriffen hatte, so braucht, dass wir an das Größte und Bedeutendste durch ihn erinnert werden. Ja. Ja, was kann es anders sein als die Tiefe des Lebens selbst? Ja. Und wie? Womit war dieses von jeher angedeutet? Die nährende Erde, die Mutter, Demeter, das Weizenkorn im Gleichnis sowohl wie in der Wirklichkeit war von der ältesten Zeit her als mystisches Symbol dem Menschengeiste gegenwärtig. Ja. Ja, also ist diese, unsere sogenannte Brezel, ein gedankenvolles Backwerk eines denkenden Künstlers. Ja. Es übergibt sich in seiner Lebensfülle dem freundlich Genießenden. Man beiße hier an oder dort. Man wird immer im Mittelpunkte des Verständnisses sein. Ja. Aber das höchste Geheimnis darf nicht ohne Wächter sein. Auch bei den Sagen des Mittelalters finden wir Wächter des Heiligen Grals. Schon vor dem Christentume war der Löwe als Symbol der Kraft, als Schützer der Heiligen beliebt. Ja. Ja. Sind unsere Kunstwerke, mein gnädigster Herr, nicht bunt, erfreulich und leicht verständlich? Ja, doch etwas Schwärmerei, nicht wahr? Haben Sie auch Landschaften? Ich liebe in der Malerei die Paysagen, besonders in der Stadt. Auf dem Lande und in Lusthäusern müssen Schlachten sein und Historien. So erfordert es der Kontrast. An Landschaften haben wir keinen großen Überfluss. Das Genie der hiesigen Künstler hat sich mehr auf die Genre verlegt. Die Herren standen eben vor einem großen Ochsen, den der Schlächter mit seinem Beile erlegen wollte, dem Schild eines Metzgers. Wir befinden uns vor einem mythologischen Bilde. Theseus, welcher den Minotaurus tötete. Aha. Ach so. Dieser neue Künstler, welcher in seiner Darstellung beinahe an das Humoristische streift, hat es vorgezogen, das Ungeheuer als einen gewöhnlichen großen Ochsen zu malen. Aha. Ja, dem scheinbaren Ochsen gegenüber erscheint nun Theseus auch, um das Ganze uns moderner näher zu bringen, beinahe als ein gewöhnlicher Metzger unserer Tage. Aha. Und war Minotaurus ein Ochse? Wie sollte ihn auch der Held anders bezwingen und töten als dadurch, dass er ihn wie einen Ochsen behandelte, welcher geschlachtet werden soll. Aha. Der Maler geht sogar so weit, dass er ihm eine leinerne Schürze umbindet und ihm ein noch jetzt übliches Schlächterbeil in die Hände gibt. Die aufgestreiften Hemdsärmeln, die kräftigen Muskeln des nackten Armes drücken vortrefflich die Heldengröße aus. Aha, tja, ja. Aber was ist denn das da hinten an der Wand, das ganz wie eine Wurst aussieht? Mein Verehrter, wir wissen alle, dass die Tat dieser Ermordung in dem weltberühmten Labyrinth auf Kreta vorfiel. Aha, tja, ja. Dieses hat der Maler, weil er unsere ganze Aufmerksamkeit für die historische Gruppe in Anspruch nehmen wollte, ganz im Sinne der großen Alten, durch diesen Zirkel oder diese elliptische Figur nur andeuten wollen. Aha, so, so. Sehr glücklich hat er dadurch die schwierige Architektur, die am Ende doch nur unbefriedigend ausgeführt werden konnte, vermieden. Wie dem echten Menschen und denke, alles symbolisch wird, so kann ja jeder Hausvater oder jeder etwas gebildete Metzger, so oft ein Ochse geschlachtet wird, an den Minotaurus denken. Damit auf diese Weise immer mehr die Poesie in das Leben gezogen werde und dieses durch sie Bedeutung erhalte. Aha, tja, ja. Ja, also Paysagen haben Sie nicht. Nur wenige, gnädiger Herr. Ja, aber alles zu gelehrte Gemälde. Bei Paysagen braucht man nichts zu denken. Bin gern mit dem Herzen bei der Kunst. Tja, immer keine Paysagen. Wir stehen gerade vor einer. Wenn Sie geruhen, den Blick hierher zu wenden. Es war das Schild des Lebkuchenhändlers, vor dem sie standen. Oben war die Stadt Nürnberg in freier Landschaft abgebildet. Und umher standen Pfefferkuchen, in allerhand Größen und Formen. Auch als Reiter, von denen zwei, wie man in Buchstaben las, Wellington und Buonaparte waren. Sonderbar. Weil man bei Nürnberg wohl an die Lebkuchen denkt, so hat der sonderbare Mann auch die Dinger gleich hergemalt. Sehr richtig bemerkt, mein gnädiger Herr. Ein kapriziöser Einfall, Landschaft so mit Stillleben zu vereinigen. Tja, ja. Der Fürst war höchst zufrieden. Ledebrina, der die Gemäldeausstellung besorgt hatte, erhielt den Titel eines Legationsrates und der Magister Ubique ward mit einer goldenen Schnupftabakdose ausgezeichnet. Der neue Rat hatte jetzt in der Stadt noch weit mehr an Ansehen gewonnen. Jeder der Honoratioren hielt ihn für einen außerordentlichen Mann. Er hatte jetzt mit Ubique den vielbesprochenen Plan durchgesetzt, zur Förderung der höchsten Interessen der Menschheit eine gelehrte Gesellschaft zu gründen, die gleichsam Bildung, Kultur und Humanität der Stadt bewachen und regieren sollte. Enthusiastisch sah man schon voraus, dass sich von hier Literatur, Poesie und Philosophie allgemach in den umliegenden Gauen auf die rechte Weise verbreiten würde. Man träumte schon von Ruhm und Ehre. Und allen schien es in ihrer Begeisterung ein leichtes, die herrlichsten Werke durch diese Vereinigung gestärkt und gesichert hervorzubringen, um alles Ältere, was vielleicht nur Vorurteil als groß und vortrefflich gestempelt hatte, zu verdunkeln. Ledebrenner, als der Stifter, war auch Präsident der geistreichen Sozietät und der Magister Ubique verrichtete die Funktionen des Sekretärs. Meine Herren und Damen, Ladies and Gentlemen, verehrte, sinnige, freundliche, für Wissenschaft und Humanität eifernde, heute ist ohne Zweifel für unsere Stadt, ja, ich darf wohl sagen, für unser Vaterland, einer der wichtigsten Tage angebrochen und aufgegangen. Unser verehrter Legationsrat, ich nenne ihn den unseren, weil er unserer Stadt den Vorzug gegeben, sich hier niederzulassen, aber gleich der ganzen Welt angehört. Unser verehrter Legationsrat, der uns hier versammelt hat, wird nun, um die ganze Absicht dieser edlen und höheren Vereinigung hier darzulegen, in einer Rede seinen Plan enthüllen. Und ich bin so glücklich gewesen, seinen Worten hier mit einer kleinen, unbedeutenden Einleitung gegeben zu haben. Geehrte, wenn ich sage Versammlung, und zwar Versammlung, die sich zu einem solchen Zweck versammelt, wie wir uns versammeln, so habe ich genug gesagt, um. Aber doch eigentlich etwas zu sagen, fahre ich dem ungeachtet fort, denn es ist nicht genug, dass wir uns stillschweigend unseres edlen Zweckes bewusst sind, sondern wir müssen diesen auch in offenkundige Worte legen und einkleiden, damit er nicht der Welt und so vielleicht auch uns selbst in Vergessenheit gerate. Und zuerst bitte ich, meine Meinung anzunehmen, von der Sie aber gewiss alle stillschweigend durchdrungen sind, dass bei uns nicht das befördert wird, was man gemeinhin mit einem verkehrten, nichts bedeutenden Namen Genie zu nennen pflegt. Unsere Zeit ist eine solche Zeit, die so eifrig und schnell vorschreitet, so hastig lernt und so eilig vergisst, dass man sagen möchte, sie habe keine Zeit oder sie könne sich nicht Zeit lassen, um das zu tun, was an der Zeit ist. Doch will ich lieber, da hier von einem ernsten Ziel die Rede ist, diese und ähnliche Rednerblumen vor meinen Füßen liegen lassen. Alles muss einen Namen haben, und so denken wir denn zuerst darauf, wie wir uns nennen wollen. Vermeiden wir aber ja den prahlenden Titel Forscher und dergleichen. Wir wollen einen Namen wählen, der in allen Zeiten berühmt bleibe, der schon in sich selbst die Aufforderung trägt, unseres Zwecks, unserer Bestimmung und unseres Wertes niemals zu vergessen. Wir wollen uns also allen falschen Bestrebungen zum Trotz die Ledernen nennen. Wir hätten uns auch das Bürgerbündnis der Vogelscheuche, die vogelscheuchende Gesellschaft der Humanität nennen können, aber es ist besser und zierlicher, bei jener Betitelung der Ledernen zu verharren, gerade deshalb, weil bei den Geniesüchtigen dieser Ausdruck ein Schimpfname sein soll, womit sie in ihrem Dünkel das ganz alltägliche, niedrige, geistlose und armselig lächerliche bezeichnen wollen, wollen wir uns dieses verschmähten und verkannten Adjektivs, dieses gemisshandelten armen Epithets bemächtigen, denn was ist nutzbarer dauerhafter, feiner und stärker, schmiegsamer und fester, widerstrebend und nachgebend, wie das Leder in seinen verschiedenen Qualitäten und der mannigfachen Behandlung und Bearbeitung. Ich ersuche die geehrten Mitglieder, sich einen Beinamen von den verschiedenen Qualitäten des Leders hergenommen zu wählen. Beginnen Sie, Magister Ubique. So nenne ich mich denn den Geschmeidigen. Ich denke, dass dieser Ausdruck auch meinem Charakter nicht unpassend sein wird. Und Sie, Dichter Ulf? Ich werde mich den Gedehnten nennen. Denn es ist fast etwas Wundersames, wie sehr sich fein bereitetes Leder ausdehnen lässt. Und wenn ich meine Kunst und Poesie betrachte, so habe ich gewiss meinen Beruf, der mich dieser Gesellschaft würdig macht, schon antizipiert. Denn es ist fast unglaublich, wie ich den guten Vers eines alten Dichters bis zu 12 oder 16 Versen, und zwar der besten von dem meinigen, ausdehnen kann. Denn das scheint mir eben die Aufgabe und das nächste Bedürfnis unserer Zeit zu sein, die Bücher und Werke unserer früheren Dichter, die immer etwas Ungeschlachtes haben, ins Unendliche hinein zu verdünnen. Ich also beschließe und nenne mich den Undurchdringlichen. Meine Freunde, je mehr wir die Zeit unseres Daseins fühlen, je mehr leben wir. Und dieses fortwährende Bewusstsein unseres Lebens kann nur durch das hervorgebracht werden, was die Genievölkchen so gemeinhin Langeweile nennen. Wenn wir dichten und trachten, dass uns und unseren Lesern nicht durch geniale Überraschung, hinreißende Darstellung, Redekunst und erhabene Rührung die kostbare Zeit und das Leben unter den Händen weggestohlen werde, müssen wir mit einem Wort eine edle und rechtschaffene Langeweile zu erregen suchen. Wie schön! Ich sehe, dass ich schon immer in den Wegen wandelte, die Sie uns jetzt bezeichnen wollen. O edler Legationsrat, die Musen sprechen aus Ihrem Munde. Sie glauben nicht, ich darf mich wohl etwas dessen rühmen, wie viele Langeweile ich den Menschen schon gemacht habe. Selbst meine Neider mussten gestehen, wenn sie eins meiner Dramen gesehen hatten, die manchmal in der Residenz gespielt wurden, dass ihnen die 3 Stunden der Vorstellung wenigstens so lang wie 10 geworden wären. Und bedenken Sie einmal den Gewinn und Überschuss von Zeit und Leben. Vermieden sei, abgeschworen auf ewige Zeiten, das, was poetisch heißt, der Sinn, die Begeisterung, nein, das Mittelmäßige, ja, was noch unter diesem sei unsere Losung. Nur müssen wir es nicht unterlassen, die verehrte Gesellschaft hier und ihre Produktionen immer da und in allen Formen zu loben. Es gibt 1000 Veranlassungen, so ganz unschuldig die Verdienste in das wahre Licht zu stellen. Also dann, verbündete Freunde, lasst uns Hand legen in gemeinsamer, schöner Eintracht an den Bau, den wir fügen wollen, welcher Jahrhunderte überdauern wird. Allons enfants de la patrie. Wer nicht mit uns ist, ist wider uns. Und kommt ein solcher Ungeheuerlicher auf uns zu mit Genieanmaßungen, dann die Arme ans Werk und zieht alle vom Leder! Um diesen ruhmreichen Legationsrat von Ledebrinner kennenzulernen, beschlossen die Freunde Heinzemann, Peterling und Ambrosius eines Tages, nach nirgendwo zu reisen. Dort aber fiel Ambrosius, als er des hochgeehrten Mannes ansichtig wurde, in eine unerklärliche Ohnmacht. Die Ursache zu dieser Ohnmacht war es denn, die ihn am anderen Morgen, als Ledebrenner in seinen Arbeiten saß, in dessen Studierzimmer trieb. Welchen Umstand habe ich die Ehre, Ihres Besuches zu danken. Wenn ich nicht sehr irre, sind Sie derselbe Fremde, welchen gestern bei Herrn Apotheker Dümpferleu die plötzliche Krankheit befiel, wodurch die ganze Gesellschaft erschreckt wurde? Mein Herr, diese Stunde, dieser Moment ist für uns beide von einer hohen Feierlichkeit. Sie kennen mich nicht? Nein, ich erinnere mich nicht, dass ich schon sonst das Vergnügen gehabt hätte. Es ist erstaunlich. Ja, ein Wunder, ein unbegreifliches ist es zu nennen, dass wir uns hier, und zwar so, wiederfinden müssen. Sammeln Sie sich. Ich wohne 16 Meilen von hier. Hatten Sie dort niemals eine Anstellung? Niemals. Mir ist der Ort ganz unbekannt. Oder eine Aufstellung. Man nenne es, wie man wolle. Oh Mensch, kannst du denn so kaltherzig, so undankbar sein, deinen Verfertiger, der dich so schön ausgeschmückt hat, nicht erkennen zu wollen? Gesteh mir alles, so soll deine Flucht vergeben, alles soll vergessen sein. Wir können ja auch so miteinander leben. Bist du mir als Kunstwerk, als Adonis entlaufen, so finde ich dich als Freund wieder. Mein Herr, diese sonderbare Sprache, diese Titulaturen, ich bin der Legationsrat von Ledebrinna, seit einiger Zeit in dieser Stadt hier ansässig. Ganz recht, das sehe ich wohl, Freundchen, seit du mir aus meinem Garten, aus den Erbsen davongelaufen bist. Aber anerkennen sollst du den, der dich geschaffen, der dir das Dasein gegeben hat, deinen Schöpfer mit Dankbarkeit lieb und dem Gefühl, welches ich zu dir trage, mit derselben Freundlichkeit entgegengehen. Ich schwöre dir, das Geheimnis soll ganz unter uns bleiben. Kein sterblicher Mensch soll etwas davon erfahren. Oh, erzähle, Geliebtester, wie war es dir denn nun, als du zum Bewusstsein erwachtest? Oh, das gibt ganz neue Kapitel in unserer Psychologie. Ich bin dein Pygmalion, du lieber zarter Mensch, und du bist meine Galatea. Dies ist nun, soviel ich weiß, das zweite Beispiel in der Weltgeschichte von einer solchen Umwandlung. Welch glückliche Tage können wir miteinander leben, ganz der Kunst und Wissenschaft hingegeben. Du sollst auch meinen Namen auf die Nachwelt bringen. Nun, genug des Wahnsinns. Dieser Angriff auf die Ruhe eines ehrbaren Bürgers ist gewiss auch ohne Beispiel in der ganzen Weltgeschichte. Also, ich war eine Vogelscheuche, ein Kunstpräparat Ihrer Hände ist so etwas schon erhört worden. Jetzt erkläre ich Ihnen nur, dass, wenn Sie nicht augenblicklich gehen und von dieser Szene schweigen, wenn Sie nicht allen Ihren eingebildeten Ansprüchen auf mich entsagen, ich nicht ruhen werde, bis man Sie in ein Irrenhaus gesperrt hat, wo Sie mit Ihren Kunsttrieben hingehören. Das mir? So du zu mir? Du? Das Fabrikat? Das Elende? Das verächtliche Produkt meiner Hände? Dreimal Fluch meinem Schönheitssinn, der dich, Verruchter, so herrlich ausgestattet hat. Ich konnte dich ja, du Lump, so wie alle meine Nachbarn es tun, bloß und nackt in das Feld hinausstellen. Aber ich wollte höher mit dir hinaus. Die Liebe und die Eitelkeit des Vaters verblendet mich. Du solltest aus einem anderen Stoff als alle deine Zunftgenossen und Familienmitglieder sein. In die Erbsen soll er wieder hinein, so dick und groß er da ist. Es gibt noch Recht und Gesetze im Land. Ich will noch sehen, ob er sich oder mir angehört. Mit dieser Drohung verließ Ambrosius den Herrn von Ledebrinna. Dieser war erstaunt, als er bald darauf in seiner Wohnung eine Vorladung fand, vor Gericht zu erscheinen, um sich dort von Verbrechen zu reinigen. Am Prozesstag war die ganze Stadt in der lebhaftesten Bewegung. Als Kläger trat der Senator Ambrosius in den Gerichtssaal. Mit ihm der öffentliche Ankläger Alexander, welcher seine Sache führen sollte. Der Angeklagte saß mit unverwandelbarer Miene auf seinem Sessel und warf nur zuweilen nach seiner Art heftig den Kopf in die Höhe oder drückte dem Magister Ubique die Hand, der sich freiwillig dazu erboten hatte, ihn und seine Sache vor Gericht zu verteidigen. Zuerst hatte Alexander das Wort. Verehrte Versammlung, schon öfter stand ich auf dieser Stelle, um mir anzuklagen, aber noch nie habe ich meinem Talent so wenig vertraut als heute. Denn es handelt sich an diesem Tage nicht um Mord, Straßenraub, Einbruch und Diebstahl, Verbrechen und Vergehen, die durch Zeugen, Umstände, Wahrscheinlichkeit und dergleichen leicht zu erörtern sind. Eine Figur aus gebranntem Leder, zur Vogelscheuche bestimmt. Ein neu erfundenes Kunstwerk. Ein großer, edler Gedanke des Senators Ambrosius steht in einem Krautgarten. Der Mann verschwindet ohne Spur. Und als der Kläger und Künstler hierher kommt, findet er im Legationsrat den Präsidenten der gelehrten Gesellschaft, welcher sich von Ledebrinna nennt, diese seine verlorene Figur wieder. Und er erkennt sie, er, der Verfertiger und Künstler, an sich an untrügenden Zeichen als sein Machwerk. Wie ist es gekommen? Wodurch ist diese Figur zum scheinbaren Menschen geworden? Der geheimnisvolle Fremde nennt sich Herr von Ledebrinna. Oh, meine Werten, hier muss ich schon auf diesen sehr beachtenswerten Umstand aufmerksam machen. Ledebrinna nennt er sich, weil er es doch nicht vergessen kann, dass er gebranntes Leder sei. Wie überrascht waren wir alle, als dieser Herr von Ledebrinna mit lauter Stimme sang, wenn die Erbsen wieder blühen. Er verteidigte aber diese Variante mit festem Sinne und allen Künsten der Sophistik. Es war aber nur die überwältigende Erinnerung seiner so willkürlich und gewalttätig aufgegebenen Bestimmung. Er stiftet eine gelehrte Gesellschaft und sicher ein löbliches Unternehmen. Aber wie nennt er als Präsident und Direktor diese? Die Lederne. Und jeder muss sich bequemen, von dem Leder ein Beiwort, eine Eigenschaft sich anzueignen. Braucht es für den Verständigen, für den Denker mehr als alle diese Anzeichen? Muss ich Sie noch aufmerksam machen auf die Art, wie Angeklagter den Kopf in die Höhe wirft, wie er mit den Armen schlenkert und die Schultern rasch bewegt, welches ihm alles, noch in seinem gegenwärtigen Zustand, die größte Ähnlichkeit mit einer Vogelscheuche gibt? Der würdige Klagende verlangt, dass ihm der Angeklagte ausgeliefert werde. Nach dieser Rede trat nun der Magister Ubique, welcher als Verteidiger des Angeklagten eine Hauptrolle zu spielen hatte, hervor. Verehrten, gelehrte, würdige und achtbare Väter der Stadt, unparteiische Geschworene. Man kann gewiss zweifeln, ob wir in einem dermaßen aufgeklärten Jahrhundert leben, wie wir uns dessen immer gerne rühmen möchten, wenn wir ein solches Erlebnis vor Augen haben, welches sich seither in den Mauern unserer Stadt zugetragen und entwickelt hat. Wir besitzen einen ehrenvollen Einwohner von guter Geburt, gelehrt, mit ausgezeichneten Talenten, einer vorteilhaften Bildung. Und dieser Ehrenmann gibt unserer Stadt den schmeichelhaften Vorzug, sie zu seinem Wohnsitz zu erwählen. Er erfreut uns durch Witz und hohe Gaben. Er stiftet eine Akademie. Er macht unseren unansehnlichen Ort hochberühmt. Und plötzlich, mir stockt der Atem, indem ich es aussprechen soll, wird dieser Ehrenmann in Anspruch genommen, nicht als Vagabund, Falschmünzer oder Räumer, nein, darin wäre noch Verstand und Urteil, sondern ein Schwärmer, der Tag und Nacht an manierierten Kunststücken arbeitet, dessen Fantasie über die Gebühr exaltiert ist, der allen Maßstab für das gewöhnliche bürgerliche Leben verloren hat, dieser mit Vernunft und Verstand überworfene, mit dem normalen, auf gespannten Fuß lebende Mann kommt hierher und ohne Dokument, ohne Beweis, nimmt er unseren trefflichen Präsidenten in Anspruch als Diener, Leibeigener, Sklave, Freund, Kind oder entlaufene Gattin, nein, als Vogelscheuche, als Kunststück, welches er selbst aus gebranntem Leder will verfertigt haben. Hier fallen einem vor Erstaunen die Arme am Leib herunter und im beredesten Ersterben für einige Zeit die Worte im Munde. Sei es, dass sein Name Ledebrinner nicht sein wahrer Familienname, dass es ein angenommener sei. Solange nicht von Rechts wegen hier aus wichtigen Ursachen ein Einspruch geschieht, hat keiner von uns Friedlichen das Recht, den Friedlichen deshalb zu stören. Aber Ledebrinner kann ja der wahre Name sein, Max. Aber der Ankläger findet hier schon die Vogelscheuche aus gebranntem Leder wieder und hält es so für eine Art Eingeständnis, dass der Verklagte sich so nennt. Nun aber hat unser würdiger Präsident in einer musikalischen Gesellschaft gesungen: Wenn die Erbsen wieder blühen, weiß ich nicht, wie mir geschieht. Er hätte dem wahren Text nach Rosen singen sollen. Er verrate sich alsbald. Er gestehe im Gesange ein, dass er eigentlich eine Vogelscheuche gewesen sei. Ein mehr als erbärmlicher Schluss. Beklagter kann die Rosen. Er kann Goethes Poesien nicht leiden. Er will sie wenigstens verbessern, um sie genießbar zu machen. Der Beklagte stiftet eine gelehrte Gesellschaft und nennt sie die Lederne. Sich bezeichnet er so, und jedes Mitglied muss einen Beinamen von den Eigenschaften des Leders hernehmen. Wieder ein neuer Beweis. Er verdient keine Widerlegung. Denn diese knabenhafte Argumentation zerfällt in sich selbst. Man nehme den Blödsinn, welcher jedem Menschenverstand widerspricht, auf einen Augenblick an. Unser verehrter Freund Ledebrinner sei wirklich jenes lederne Scheusal, jener vogelscheuchende Gartenunhold. Was haben denn unsere Gegner dabei gewonnen? Weniger als nichts. Man bekennt schon im Voraus, es gebe kein Gesetz, um einen Frevel, wenn man das Wunder so nennen will, zu bestrafen. Sei, was niemals geschehen wird, Herr von Ledebrinner eingeständig, er sei seines Lebens sich plötzlich bewusst, eilig jener Anstellung im Gemüsengarten entlaufen. Was denn weiter? Wo steht denn in unseren Gesetzen und Stadtverordnungen, dass ein Fremder nicht von Leder sein dürfe? Er darf bestehen, woraus er will. Von Leder, von Elfenbein, Zedernholz oder Papiermaché. Wer hat etwas dreinzureden? Das ist eine Gewissenssache, die der individuelle Mensch mit sich selber abzumachen hat. Nicht wahr, meine Herren Richter und Geschworene? Es ist jetzt des Aberwitzes genug und die Sache ist reif, um von den einsichtigen Männern abgestimmt zu werden. Ich wüsste wenigstens nichts hinzuzufügen. Die Geschworenen zogen sich zurück, traten nach kurzer Zeit wieder in den Saal und sprachen ihr nicht schuldig aus. Ein Getümmel der Freude. Ledebrinner ward umarmt. Plötzlich drängte sich Ambrosius nach der Tür und kehrte mit Ophelien zurück, die eben aus dem Reisewagen gestiegen war und schon unterwegs von dem sonderbaren Prozess gehört hatte. Sieh, meine geliebte Tochter, kennst du diesen hier? Ist das nicht unser entflohener Liebling, dein beseelter, geliebter Adonis vom Erbsenfeld? Ach, liebster Vater, wo war deine Erinnerung, deine Fantasie, dein Blick? Ich gebe es zu, eine Ähnlichkeit, eine schwache, waltet ob. Aber mehr im Kolorit, im Braun, als in den Formen, die im Angesicht dieses Mannes bei weitem nicht so edel sind. Oh, wo ist hier das Feuerauge meines Lieblings? Der höchst adliche Wuchs, das feine Lächeln des kußlichen Mundes. Ambrosius sah ein, dass er sich in Ansehung Ledebrinners geirrt hatte und gönnte schließlich diesem wandelnden Doppelgänger seiner Scheuche die bürgerliche Existenz. Später entdeckte man, welche Fügung in dem Prozessausgang für Ophelias höchste Seligkeit lag. Dieser Herr von Ledebrinner, Papa, könnte mich an meinem bisherigen Geschmack irre machen. Er wird meinem Ideal mit jeder Stunde ähnlicher. Ein Anflug von Ähnlichkeit. Ein jämmerlicher Abklatsch, meine Liebe. Aber bald vernahm man, dass Ledebrinna und Ophelia ihre Hochzeit feierten. Und zu diesem Zeitpunkt erst klärte sich im Schlafzimmer des Brautpaares der Streit um Ambrosius' Geschöpf auf, wenn auch allein für Ophelia. Fühlst du dich glücklich, Geliebteste? Unaussprechlich. Und doch drückt mich eine Sünde, die ich dir bekennen muss. Du bist nicht meine erste Liebe. Dies arme Herz war schon einmal entzündet, ganz einem göttlichen Gegenstande hingegeben. Du bist ihm ähnlich, bist ihm mit jeder Stunde ähnlicher geworden. Aber du bist nicht er. Oh, in unserem Gärtchen stand das Bild. Dir, der Liebenden, sei es gestanden. Das große, schöne Geheimnis, du brauchst deiner ersten Liebe nicht untreu zu werden, edles, bestes Herz. Ich bin dasselbe Bild. Ich bin jener Adonis. Sie sanken sich in die Arme. Ihr Glück war überschwänglich. Die Kinder Ledebrinnas traten in die Fußtapfen des Vaters und wirkten wie er. Die Vogelscheuche oder der lederne Adonis aus dem Erbsenfeld. So hieß unsere Funkerzählung nach der Novelle Die Vogelscheuche von Ludwig Tieck. Funkbearbeitung Klaus Friedrich Köpp. Die Personen und ihre Sprecher: Herr von Ledebrinner, Ezard Hausmann. Senator Ambrosius, Friedrich Richter. Seine Tochter Ophelia, Marit Donnerhack. Magister Obique, Heinz Scholz. Der Fürst Erich Alexander Winz, Dichter Kurt Steingraf, Alexander Robert Johansen, Bürgermeister Heinzelmann Günter Ballier, Gastwirt Peterling Peter Kiewit, Apotheker Dümpfeloy Guido Matschek, Erzähler Horst Preusker. Regie Edgar Kaufmann.